herzlich willkommen zum Uncast Episode 525 Vernunft am Ende. Ja, genau, so könnte man die momentane Lage der Technik Firmen in der Welt sehen. Ja, aber die sind irgendwie nicht so wirklich dran schuld. Ja, aber wir bauen das mal langsam auf. Ne? Vielleicht zuerst mal was Interessanteres noch. Fairmail ist und bleibt der beste E-Mail-Client für Android. Ja, okay, ich weiß, die Aussagen, der Beste, das Beste, überhaupt, ultimativ, ja, ist natürlich immer Ansichtssache. Für mich der Beste, ganz klar. Interessant ist, dass ich einen älteren Artikel, kann man das schon sagen, wenn er im März geschrieben ist? Nee, also einen Artikel gefunden habe im Cashies Blog, ja, wo behauptet wird, dass die Entwicklung von Fair Email eingestellt wurde und nur noch so gewartet wird, aber nicht mehr, keine Feature-Updates mehr kommen. Das ist falsch. Ja? Das hat mittlerweile wurde der Artikel auch ergänzt. Ja? Also kein Problem. Ne? Das möchte ich nicht anprangern und so, ganz im Gegenteil. Interessant war auf jeden Fall, das zu erwähnen, denn in der Tat hat ja der Entwickler auch da anscheinend eine kleine Krise gehabt. Ja. Allerdings hat er dann klar gemacht und hat auch ausdrücklich hingewiesen, könnte das mal jemand diesem Blogautor sagen, ja, dass das eben nicht so ist. Bitte teilt es ihm mit. Und das haben dann auch einige getan. letztendlich ist der E-Mail-Client also sicher. Nach wie vor ganz normal und es gibt, das kann ich bestätigen, weil ich den als Hauptclient, als einzigen E-Mail-Client benutze, es gibt sehr viele Updates, es gibt sehr viele neue Features, ja, jede Woche gibt es etliche davon, neue Features, ja, Wartungsupdates, ich komme gar nicht mehr nach, ehrlich gesagt, ich wollte wirklich schon an den Entwickler schreiben, dass er doch bitte ein System macht vielleicht ein, ich habe das glaube ich auch schon mal angesprochen hier im Uncast, irgendwie eine Möglichkeit bietet, in der Version festzulegen, ob man nur wichtige Sicherheitsupdates haben will oder ob man alle Updates haben will, weil wirklich es ist, kommt so oft vor, dass am Tag 3 Updates kommen. Ihr habt gehört, habt richtig gehört, 3-mal am Tag eine neue Version installieren. Jedes Mal, wenn ich den E-Mail-Client öffne, ja, ist eine neue Version vorhanden. Ich gucke jetzt gerade mal, ich habe vor zwei Stunden geguckt, ja, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt, okay, gerade mal Glück gehabt, noch keine neue Version da, aber normalerweise ist bei fast jedem Mal, wenn ich einen E-Mail-Client aufrufe, kommt oben eine Meldung, neue Version vorhanden, bitte installieren und so weiter und so weiter. Ja. Tja, und das nervt sogar, das nervt sehr sogar. Und deswegen kann ich von einem Update-Stopp natürlich überhaupt nicht sprechen, ganz im Gegenteil. Ja. Also definitiv alles okay im Fair-E-Mail-Land und wer den E-Mail-Client noch nicht kennt, kann sich das mal angucken. Ja. Fair-E-Mail, die hat auch eine schöne, jetzt finde ich natürlich klar die, finde ich natürlich klar die Adresse hier nicht, ist ja logisch. Ne? So, e-mail.faircode.eu, e-mail.faircode.eu, dort könnt ihr euer so einen Überblick mal bekommen. Schön ist, dass man sowohl am Google Play Store bekommt, auf GitHub und auch im F-Droid Store. Damit ist es egal, ob man die Google Play Services hat, für mich natürlich sehr wichtig, oder nicht. Und ja, alles drin, was man sich nur vorstellen kann, von GPG-Unterstützung, ja, bis Zurückstellen von Nachrichten, also die Snooze-Funktion, alles möglich, super toll, super geniales Ding. Eine andere Nachricht war, ich bin mir nicht sicher, ob ich die schon hier erwähnt habe, weil mich das sehr frustriert hat, weiß ich nicht genau, ob ich das gleich getan habe. ich habe ja bei Honor respektive Huawei angefragt, was denn hier los ist mit dem Update. Das Update Magic UI 3.1 habe ich ja bekommen und da sollte eigentlich sowohl das Cilia Assistant als auch die App bzw. der Videokonferenzsystem MeTime drin sein. Beides war nicht drin. Nach langem Hin und Her, mehrere E-Mails hin und her verschickt, wurde dann vom Support gesagt, dass wahrscheinlich, Achtung, das ist wirklich wahr, wahrscheinlich diese Funktion erst später eingeführt wird. Schade. Okay, sehr, sehr schade, was da los ist. Erstmal erwarte ich, dass auch in Deutschland die neuen Funktionen schnellstmöglich aktiviert werden. Beim Cilia Assistant gibt es noch nicht mal eine offizielle Bestätigung für die Honor-Geräte. MeTime ist auf der Seite drauf, auf der offiziellen Webseite von Huawei. Und da müsste laut dieser Seite müsste es ganz normal funktionieren. Da ist nirgendwo zu lesen, dass es erst später nachgereicht wird. Aber so ist es wohl. MeTime wird es wohl erst später geben. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Und das Ganze bringt natürlich auch eine negative, bringt ein negativer Touch auf die gesamte Honor und Huawei-Reihe. Ich habe mir heute mal den Honor Store angeguckt, ja. Da muss ich sagen, ich vermisse da einiges. Ja, noch nicht mal das Honor View 30 wird dort erwähnt, obwohl es dieses Gerät eigentlich schon geben sollte. Ja, das V30. Das heißt, gibt es das nun offiziell in Deutschland oder gibt es das nicht in Deutschland? Überhaupt bei dem Webstore habe ich das Gefühl, dass sehr viel fehlt. Allerdings, nachdem ich das auch bei anderen großen Versandhändlern nicht gefunden habe, gehe ich mal davon aus, dass das V30 in Deutschland nicht offiziell erschienen ist, das Honor View 30. Und da muss ich ganz klar sagen, das ist das beste Honor Phone, das es gibt zurzeit. Warum das nicht erscheint, ist mir vollkommen unbegreiflich. Wenn Honor und Huawei Angst hat davor, Geräte zu veröffentlichen in Deutschland ohne Google Play Store, dann sollen sie es bitte ganz lassen. Dann sollen sie bitte aufhören, die Geräte hier zu verkaufen. Das bringt nichts. Wenn man hier nur den Schrott verkauft, ja, Entschuldigung, dass ich das so knallhart sage, aber die neuen, das 9X und das Honor 20 Pro sind für mich nur, Midrange-Geräte und teilweise auch noch veraltet, ja. Damit schädigt man seine Marke nachhaltig. Ich möchte auch das Top-Gerät haben und zwar offiziell in Deutschland mit Support. Ende der Durchsage. Sowas macht mich wirklich sehr nachdenklich und Google hat auch hat Fehler gemacht, was dazu geführt hat, dass ich Google komplett den Rücken gekehrt habe. Mir ist es vollkommen egal, welche Firma hier Fehler macht. Nur wenn sie solch krasse Fehler machen, dann werde ich da nicht länger zugucken. Ich kreide das jetzt Honor und Huawei als grober Fehler an. Einmal ist keinmal. Wenn das aber so weitergeht, dann fällt Huawei bzw. Honor genauso in Ungnade wie Google bei mir in Ungnade gefallen ist und dann werde ich mich nach anderen Anbietern umsehen. Ich sage ja, jede Woche sage ich ja, Ugitel, beispielsweise Ulefone, das sind Marken, die sind echte Preiskracher. Feature-Phones sind das nicht mehr, sondern richtige Dinger, die auch das Honor 9X beispielsweise oder das Honor 20 Pro wegpusten wie nix. Das kann man durchaus sagen. Also ich kann das überhaupt nicht begreifen. Also das Honor 9X, was da neu auf den Markt kam und jetzt so stark von Honor beworben wird, selbst mein über ein Jahr älteres Honor View 20 macht aus dem neuen X Hackfleisch. Ja? Kann ich nicht verstehen. Und deswegen ist es natürlich auch sehr, sehr traurig. Und ich werde mir das genau angucken, wie sich das bei Huawei und Honor entwickelt. So, jetzt zu freudigeren Sachen. Zum Beispiel Asus bringt das Republic of Game Phone 3 ja raus und beziehungsweise ist, glaube ich, schon draußen in einigen Ländern, ja. und da gibt es einen versteckten Modus, ja. Hier wird ja groß Werbung gemacht, dass ein 144 Hertz Modus gibt auf für den 6,59 Zoll AMOLED Screen. Jetzt ist eine Funktion aufgetaucht, die es möglich macht, einen versteckten 160 Hertz Modus freizuschalten. Leute, der Herzwahnsinn ist voll im Kommen. Ja, es geht ab. Ja, mein Handy hat aber mehr Herz auf dem Display als deins. Ja, genau. Dann schicke ich ein paar Herz-Emojis und dann hat sich das wieder. Meine Güte. Sowas. So, wer gemeint hat, mit der Covid-19-Pandemie ist alles vorbei, der hat sich da sehr gewaltig getäuscht. Ich habe es ja auch immer wieder gesagt, habe auch gewarnt davor. Mehr so in meinem Bekanntenkreis. Ja, man könnte fast sagen, ja, Covid-19 ist zurück. Ja. Die CES zieht deswegen auch Konsequenzen. CES 2021 wird es nicht geben. Man macht nur online, also virtuell, und hat die Veranstaltung vor Ort abgesagt. Ja. Das heißt auch, dass das erste feste Opfer ist bisher für das nächste Jahr bereits. Wer nämlich gedacht hat, dass nächstes Jahr alles vorbei ist, so am 1. Januar ist alles rum, ja, von wegen. Ne? Jetzt haben wir schon wieder das erste Event, das abgesagt wurde, und das natürlich zu Recht, ganz klar. Das darf man nicht nur schätzen. Hier ist übrigens, haben wieder schon alle Angst, ja, vor dem neuerlichen Lockdown. Ja, das kann kommen und das passiert deswegen, weil Leute immer unvorsichtiger werden. Ich kann es wirklich nicht verstehen, ja, dass hier auch nicht ein bisschen härter durchgegriffen wird, muss ich knallhart sagen, dass so ein paar Idioten ein ganzes Land wieder in Gefahr bringen, weil eins steht fest, wenn du wegen diesen Idioten, ja, ein zweiter Lockdown gemacht werden muss, das wird viele, viele Firmen kosten, nicht so wie beim ersten Mal, nochmal sowas, eine zweite Welle, das werden viele Geschäfte, das werden viele Industriezweige nicht überstehen. Ja? Und schuld daran sind die uneinsichtigen, ich möchte es nicht noch krasser sagen, aber wenn ich sagen würde, was ich denke, ja, müsste ich die Folge hier zensieren. Ja? Und das möchte ich nicht. Also egal, ist ja auch wieder was anderes auf jeden Fall. Die Betreiber von der CES in Las Vegas haben auf jeden Fall Umsicht walten lassen, haben gesagt, okay, dann, klar, das geht nicht, ja, und machen das deswegen eben virtuell. Jetzt muss ich mal noch schauen, was war noch? Ja, genau, das Nubia Red Magic 5S Gaming Smartphone ist eingetroffen, beziehungsweise nicht bei mir eingetroffen, aber auf dem Markt eingetroffen. Auch das bietet ein 144 Hertz Display und bis zu 16 GB RAM. Auch hier handelt es sich um ein Gamerphone, ja, und mit dem 6,65 Zoll AMOLED Display hat man eben unglaublich hohe Wiederholungsraten. Ich weiß nicht, was, wo, ehrlich gesagt, der Sinn oder wo die Grenze des Sinnvollen liegt. Damit habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Bei vielen anderen Sachen gibt es ja Grenzen, wo man einfach, also körperliche Grenzen, wo es dann einfach keinen Sinn mehr macht. Ja, beispielsweise bei der Auflösung. Aber hier habe ich mich da noch nicht mit auseinandergesetzt. Ich bezweifle mal, dass 144 Hertz Bildwiederholfrequenz großartig was bringt. Aber okay, man hat's ja so. Hier, guck mal, mein Specsheet. Ne? Oh yeah. Mein Handy ist schneller als deins. Ja, kann mehr Bilder anzeigen als deins. Snapdragon 865 Prozessor beziehungsweise ja doch, ein 865. Anscheinend gibt es doch nicht den SD, den Snapdragon 865 Plus. Und es gibt ein Cooling-System, das da eingebaut ist, speziell um die zu erwartende starke Hitze abzuleiten, ja. Und wie gesagt, 16 GB Hauptspeicher mit LPDDR5 RAM und auch 256 GB Storage mit UFS 3.1 Zugriff. Das ist natürlich ein Hammer. Und das heißt auch, da geht's rund um. Wer jetzt denkt, oh ja, das ist ja Wahnsinn, das Teil muss ja über 1000 Euro kosten. Nee, Leute, wir sind ja nicht bei Google, ja. Wo schon die Midrange-Geräte über 1000 Euro kosten. Ja, wir sind auch nicht bei Samsung, wo, naja, wenigstens die gute Geräte über 1100 Euro kosten. Nein, wir sind bei Red Magic. Das wird sich im Preis niederschlagen, nämlich das Top-Modell, Leute, 16 GB, 256 GB Storage, $715. Dollar. Cool, oder? Dann gibt es noch die Version 12 GB, 256 GB Storage. Ja, wird für die meisten sogar noch ausreichen, ja, $628. Die kleine Version würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht nehmen, weil dann würde ich lieber den Aufpreis zahlen, aber immerhin gibt es eine 8 GB, 128 GB Version für $542. Und das seht ihr, da sind dann die Preisunterschiede wieder nicht so groß. Und deswegen, also mindestens das mittlere Modell, das wird sich lohnen, denke ich. Ja, und damit macht es dieses Gerät natürlich auf meine Liste. Ja, das ist ja ganz klar. Ne? Das Red Magic 5S schafft's da eben in meine Liste und schmeißt momentan das Honor V30, das View 30 raus, denn das gibt es ja gar nicht momentan. Liste verlinke ich nachher, dann könnt ihr dort euch das angucken, die aktuelle Liste, die tue ich ja immer wieder updaten und da könnt ihr auch sehen, was los ist. So, Samsung möchte wohl offenbar für den Bixby-Assistenten einen Ersatz haben. Denn so heißt es, Samsung wäre im Gespräch mit Google statt dem Bixby-Assistent den Google-Assistent hier in ihre Geräte zu integrieren. Das wäre ja für Google ein richtiger Coup. Ja. Den zweitgrößten Handyhersteller oder zumindest nach Verkaufszahlen verkauften Handys, gleich hinter Huawei, da zu gewinnen für den eigenen Assistant, das ist nicht schlecht. Ja. Da kann man nichts sagen, zumal ja auch Huawei jetzt weggebrochen ist aus dem Google-Verse, ja, sage ich mal. Und die haben ja bisher immer den Google Assistant genutzt und jetzt haben die ja auch ihren eigenen Assistenten gezwungenermaßen, ja, sozusagen. Und ja, deswegen macht sich das dann natürlich auch bemerkbar. Wäre ein großes Ding für Google. Mich wundert, dass hier Amazon sich nicht meldet. Vielleicht sehen die den Assistant aber auch nicht auf dem Smartphone, sondern mehr auf Smart Devices, die daheim stehen. Da werden ja auch ganz andere Anforderungen dann eben gebraucht. Das OnePlus 8T scheint sich langsam auf den Weg zu machen. In der Agenda würde das passen bisher. So ist es immer so gemacht worden. Ja. Von der Zeit her wird es also hinhauen, dass dann eben so Oktober, November spätestens eben auch dieses OnePlus 8T rauskommt. Jetzt ist bei Geekbench sind Benchmarks aufgetaucht, die das bestätigen, Da ist ein Gerät mit 8 GB RAM und ein Qualcomm-Prozessor aufgelistet mit der Modellnummer OnePlus KB2001. Und dabei geht man dann eben davon aus, dass das eben das 8T ist, 8 plus T. Das OnePlus 8T, so. Und auch hier ist ein Snapdragon 865 verbaut. Mal sehen, ob das noch ein 865 Plus wird oder nicht. Ansonsten 8 GB RAM, da sieht man auch keine großen Sprünge. Von daher weiß ich auch nicht, was dann so ein neues Gerät in dem Abstand soll. 8T, okay, naja gut. Wollen wir mal abwarten, vielleicht gibt es noch ein 8T Pro oder so und dann schauen wir mal. Das Huawei Mate 40 wird wohl in 4 Versionen kommen, sofern sie denn in Deutschland kommen, ja, genau. wobei ich auch nicht begeistert bin für den zu erwartenden Preis, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es sollen zumindest 4 Versionen jetzt da kommen, und zwar gehen die Experten davon aus, dass jetzt das Mate 40, das Mate 40 Pro, Mate 40 Porsche Design und das Mate 40 Pro Plus kommt, ja. Auch da abwarten, die technischen Daten werden sicherlich wie immer bei den Mate-Geräten absolut top sein, ja. Da wird man schwindlig werden, man geht davon aus, dass ein Kirin 1020 drin ist, ja. Zumindest beim Topmodell. Und da wird es wirklich Hammer werden bei den technischen Leistungen, die das Gerät vollbringen wird. Nur eben, man muss auch das eben in Relation setzen zum Preis. Und da habe ich wieder meine Bedenken. Ja, offenbar hat Huawei nicht eine Konsequenz gezogen daraus. Ist auch schwer zu vermitteln, dass sie eben jetzt die Google Play Services weltweit nicht mehr haben. Ist auch schwer nachzuvollziehen, beziehungsweise nicht schwer nachzuvollziehen, dass die keine Konsequenzen gezogen haben, denn die Verkäufe sind ja gestiegen. Ja, und wieso sollte man dann das Gerät auch günstiger machen? Also, okay, gut, wie auch immer, abwarten, Tee trinken und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Ah, etwas, was ich da gar nicht mehr zu der Rios Wochensicht übrigens sagen konnte, werf's hier trotzdem mal rein, vielleicht interessiert es ja auch jemanden. Und zwar, Sony hat gerade eben ein Event angekündigt für 6. August und man geht davon aus, dass dort die Preise für die PS5 vorgestellt werden und auch das Erscheinungsdatum. Bin also mal gespannt. Gut, das nur am Rande. Weiter geht's mit dem Huawei MatePad 10.8. Auch das ist jetzt offiziell angekündigt. Bisher hat man ja nur ein bisschen so spekulieren können, wenn auch ziemlich, also die Gerüchte ziemlich gut waren, ja, verlässlich waren, sag ich mal. Das 10.8 wird jedenfalls auch Wi-Fi 6 Plus können. Ja, das habe ich mir fast gedacht, weil ja sogar Honor auch einen Wi-Fi 6 Plus Router rausgehauen hat für relativ wenig Geld. Und somit kommt eben das MatePad 10.8 auch mit dieser Technologie raus, wie erwartet. 990er Kirin Prozessor ist da verbaut mit einer 16 Kern Mali G76 GPU, ja, und hat dann auch, Moment mal, ich guck mal, wo sind denn die wichtigen Daten hier? Mensch, 2K-Screen, ja, okay, von mir aus, ja, 7500 mAh Akku, ja, das sollte reichen für 7 Stunden Spiele, 11 Stunden Video-Playback, wobei 7 Stunden Spielen hinsichtlich des Video-Playbacks, da wäre ich noch vorsichtig, ja, also wenn das Spiel Raven Hill heißt, dann kann man mal die Hälfte davon vielleicht veranschlagen, ja, weil das Ding saugt die Akkus so schnell leer, also wenn ihr mal euer Handy entladen wollt, dann spielt ein bisschen Raven Hill, geht ganz schnell. Und es gibt eine Version 6 GB 64 GB RAM für $342, 6 GB 128 GB RAM für $399 und eine 6 GB 128 GB 4G Version für $457, 6 GB und 256 GB RAM, WLAN mit Keyboard für $514 und wer weiß, was da noch alles gibt. Also, wow, muss ich das sagen. Leider keine einzige Version mit 8 GB RAM. Ich sag ja, die Tablets sind immer noch schwächer ausgestattet als die Smartphones. Ich verstehe es nicht ganz. Okay. Ich denke, das Interessanteste wird wohl die 256 GB Version WLAN mit dem Keyboard sein. Ganz einfach aus dem Grund, weil man für unterwegs auch mal sein Handy als Hotspot nutzen kann und ansonsten ein Tablet ja wohl eher daheim eingesetzt wird als jetzt unterwegs, wo kein WLAN ist, sage ich mal. Wenn man, was weiß ich, irgendwo hingeht, öffentliche Bibliothek oder sonst irgendwas, gibt es überall Wi-Fi-Zugänge, dann sollte das dort auch kein Problem sein. Und von daher würde das wahrscheinlich für 514 das interessante Modell sein. Auch da muss ich mal gucken. Sicherlich kein Preisbrecher, aber auch nicht schlecht. Ja, das muss man sagen. Im Vergleich zu dem zu erwartenden Galaxy Tab S7 wird es oder was auch immer, welche Version ich habe, da den Überblick bei Samsung verloren, wird es wahrscheinlich deutlich günstiger sein. Jetzt kommt noch was Interessantes. Neben dem Enjoy Tablet 2, ebenfalls von Huawei, ja, das richtet sich an die etwas jüngeren Leute, ja. Das ist sehr interessant, weil es eben dann auch zu erwarten ist, dass es günstig ist. Aber es gibt auch eine, oder es gibt dort die Version 4 GB RAM, 64 GB Storage, da muss man ja schon froh sein beim Tablet, ja, mit einem Kirin 710A Chip und die Möglichkeit, bis zu 512 GB RAM extra hinzuzufügen, ja, 5 Megapixel Kamera hinten und 2 Megapixel Kamera für Videocalls und so weiter. Das ist interessant, 5100 mAh Akku, ja, und die große Version mit 128 GB Storage, das gibt es ja auch, kommt auf $285. Wie erwartet, das ist natürlich ein Kampfpreis. Ja. Die 4 GB mit 64 GB Storage, 257, meiner Meinung nach lohnt sich da die kleine Version überhaupt nicht. Ja. Das sind quasi weniger als €30 mehr und oder $30 mehr und dann bekommt man hier doppelte Speicherkapazität. Das würde ich auf jeden Fall vorschlagen. Das sind übrigens die LTE-Versionen. Noch günstiger wird es dann bei der Wi-Fi-Variante. Dort kostet die 128 GB Storage-Version so viel wie die kleine LTE-Version, also 257 und die Version 4 GB, 40 GB RAM gibt es für 228, auch hier weniger als €30 um doppelter Speicher, würde ich auf jeden Fall machen. Cool. Also, das schon mal nicht schlecht, das Enjoy Tablet 2 würde bei mir wahrscheinlich eher zum Tragen kommen, 10 Zoll Tablet, als das andere da jetzt. Ganz einfach, da ist der Preis doch viel, viel interessanter. Was aber jetzt wirklich interessant war, ich finde es schade, dass die Huawei Children Watch heißt, 4X, ja? Denn das ist alles andere als nur eine einfache Kinderuhr. Ja? Das ist eine Smartwatch, die ist auch für alle anderen Leuten interessant, ja, denn da sind zwei Kameras eingebaut. Einmal eine Front-Facing-Kamera, yep, und einmal so eine Back, Kamera so richtig, ne, zum Fotografieren nach vorne und zum zum Selfie machen. Oder was eben jetzt ganz, ganz interessant ist, ja, für HD-Video-Calls über die Uhr. Dort ist nämlich auch ein ganz normales SIM-Karte drin und somit hat man ein Videokonferenzsystem auf der Uhr. Und Leute, das ist nicht nur für die Kinder interessant. Auch das Design, finde ich, ist in manchen Farben durchaus okay, auch für Erwachsene, beispielsweise das weiße Modell, ja, aber auch das blaue finde ich ganz cool. Ich würde mir wahrscheinlich sogar ein Blau holen. Auch hier verschiedene Zifferblätter, die man auswählen kann. Ich muss sagen, das ist also richtig, richtig genial. Die, wenn ihr jetzt denkt, ja, Moment mal, die Uhr, die sieht ein bisschen dick aus. Ja, klar, ich meine, überlegt mal, Videochat auf der Uhr, ja, also das muss ja schon ein bisschen Power haben. Da wird schon Power verbraucht, ne? Übrigens, 8-Megapixel-Kamera nach hinten gerichtet und die Front-Facing-Kamera ist 5-Megapixel für Videochat. Auch das gar nicht so schlecht. Ich meine, für eine Uhr, hallo. 1,41-Zoll-Display, wasserdicht bis 50 Meter. Das Display hat eine Auflösung von 320x360 Bildpunkte Auflösung, AMOLED-Screen, ja, ein Kirin-Prozessor ist drin, 1 GB RAM, 16 GB Storage, ja, und die Uhr hat ebenfalls NFC, Wi-Fi, Bluetooth und eben, wie schon gesagt, LTE. Weltweit werden 200 Länder unterstützt. Hat auch GPS drin, Beidou, GLONASS, Galileo und QZSS. Damit dürfte man überall auf der Welt gut mit durchkommen. Ja. Und jetzt ist noch etwas, wo ich hier noch nicht ganz, ich glaube, da ist ein Fehler drin, ja, da muss ein Fehler drin sein, denn beim besten Willen nicht, auch wenn die ein bisschen dicker ist wie normal und die ein bisschen Power braucht, ein 8000 mAh Akku, nee, das glaube ich nicht, ja, da ist sicherlich ein 800 mAh Akku drin, kein 8000. Also da muss in dem Artikel wohl irgendwas falsch gewesen sein. 8000 mAh Akku, da müsste man den ganzen Arm hier verpflastern, denke ich mal. Also kann ich mich vorstellen. Fast Charging Support ist jedenfalls auch drin. Pink, Weiß und Blau gibt's da und die ganze Uhr kostet $199, wird ab dem 19. August zu kaufen geben. Ob's in Deutschland zu kaufen gibt, ist noch nicht klar und das ist leider auch genau das Problem. Ja, wenn's diese Uhr gibt zu dem Preis in Deutschland, ich würde sie mir holen. Ich würde sie mir wirklich holen. Normalerweise habe ich ja jetzt die T-Rex im Auge, aber das hier ist der Hammer. Ja, damit könnte ich dann auch sogar noch mit der Uhr noch Video-Conferencing machen. Das wäre doch nicht schlecht. Und also faszinierend. Wie gesagt, auch die Kamerafunktion. Ich meine, ich habe schon eine Smartwatch mal gehabt mit einer Kamera drin, aber das war, naja, 1 Megapixel, kann man vergessen, aber wieder 8 Megapixel, da kann man schon mal ein Bild machen. Ja, also gar nicht so schlecht. Ich bin ehrlich gesagt begeistert von der Uhr und ich hoffe, dass die hier irgendwie günstig zu bekommen ist. Und dann werde ich mir das Teil auch tatsächlich holen. Ja. Nicht schlecht. Die Huawei Children Watch 4X und da pfeife ich drauf, ob die Children heißt oder nicht, weiß nicht. Das ist meiner Meinung nach ist das der schlimmste Fehler bei der Präsentation dieser Uhr, dass die sie Huawei Children Watch genannt haben. Ganz im Gegenteil, das ist sogar ziemlich negativ meiner Meinung nach. Ja. Ich verstehe das nicht ganz, aber für Erwachsene ist das sicherlich eine ganz, ganz tolle Uhr. Nonplus Ultra, würde ich sagen. Wahnsinn. Coole Geschichte. Was haben wir denn noch? Microsoft. Ich muss es erwähnen, weil es ist ja überall bekannt. Ja. Ich habe mich von TikTok schon verabschiedet, auch von dem Douyin. Das hat mich nicht so begeistert. Also die chinesische Originalvariante, wenn man so will, von TikTok. Ja. Aber ihr habt vielleicht das schon gehört hier mit dem Ganzen. Ich habe es ja auch schon gesagt, ne? TikTok, die USA hat angekündigt, die App verbieten zu wollen. Ja. Damit reihen sich dann natürlich die USA in Staaten wie Iran ein, beispielsweise, die eben unliebsame Apps hier verbieten. Ja, ganz klar. Cool, ne? Aber was soll's? Am amerikanischen Wesen soll die Welt wohl genesen, haben sie sich gedacht. Und jetzt gibt's noch eine andere Perspektive. Microsoft hat angekündigt, die wollen TikTok kaufen. Und die Regierung hat gemeint, klar. Also wenn natürlich TikTok, sobald TikTok amerikanisch ist, heben wir den Ban wieder auf. Ne? Coole Sache. Also irgendwie, wisst ihr, wohin das führt? Könnt ihr das sehen? In den USA und natürlich auch heißt es für den Rest der Welt dann, weil die USA will ja über den Rest der Welt bestimmen. Ja, wenn im Google Play Store diese App nicht mehr zu finden ist, dann betrifft es auch den Rest der Welt. Dass dann eben hier nur noch amerikanische Produkte, aber ja keine chinesischen mehr. Ja, also China, Russland und so, ne? Da muss ich, das geht ja gar nicht, dass die in den USA, ne, hier erlaubt sind. Also ich weiß nicht, wie lange es noch dauert, bis Russland und China den USA in den Arsch treten. Ich weiß es nicht. Also ich kann für die Welt nur hoffen, dass die intelligenter sind und beherrschter sind als die Chaoten in Washington. Bisher war es ja zum Glück so, schon hätten wir 2020 erst gar nicht erlebt. Ja. Da wäre Corona vermutlich nicht ausgebrochen, ja, weil wir dann andere Probleme hätten, Strahlenkrankheiten und so weiter. Ja. Also es ist schon ziemlich düster, was da gerade abgeht, das muss ich schon sagen. Ich kann nur hoffen, dass es im November hier einen Wechsel gibt, wobei das wird für China und für Russland wird sich da nichts groß ändern, weil die amerikanischen Nationalisten, die sind alle sich da einig, egal ob Republikaner oder Demokraten, ja, China und Russland sind das Böse, ja, und nun gut, wie auch immer, ByteDance soll eben, oder beziehungsweise TikTok soll jetzt von Microsoft gekauft werden. Dieses Gerücht wurde jetzt von Microsoft tatsächlich offiziell bestätigt. Die wollen ein Angebot vorlegen. ByteDance sieht es allerdings ein bisschen anders. Die würden nur die App, zumindest ein Teil vom Vorstand würde gerne die App praktisch, naja, auslagern sozusagen, ja, aber nicht die Firma außerhalb von China. Es ist ziemlich kompliziert. Also ByteDance gibt es in China und außerhalb von China, ja. Deswegen kann ich auch nicht ganz verstehen, was das soll. Eigentlich ist ja so, dass das TikTok ByteDance außerhalb von China gar nicht mehr eine chinesische Firma ist. Deswegen sagen die auch klipp und klar, chinesische Gesetze greifen bei uns nicht. Ja? Aber das scheint nicht gut genug zu sein. Es müssen amerikanische Gesetze greifen, ja, so dass, und das ist genauso wie in den wobei beim chinesischen Gesetz weiß es nicht, beim amerikanischen Gesetz ist es klipp und klar, dass US-amerikanische Firmen mit den Geheimdiensten zusammenarbeiten müssen und Daten rausgeben müssen. Das ist klipp und klar vereinbart. Ja. Also das, was quasi China vorgeworfen wird, ist in den USA sicher. Ja. Nur anscheinend, die einen sind eben die Guten, die dürfen das und die anderen dürfen das eben nicht. So. Allerdings der CEO, der sträubt sich dagegen, ja, der möchte das so nicht haben, auch nicht die App. Jetzt wird sich zeigen, was da jetzt passiert drauf, damit. Also wird sich TikTok jetzt beugen, werden die sich kaufen lassen von Microsoft oder stellen sie sich dagegen? Wenn sie sich dagegen stellen, wird die App zensiert werden, beziehungsweise verboten werden. Das muss man sich mal vorstellen, wir haben das Jahr 2020, die App wird verboten, weil es nicht amerikanisch ist, weil es chinesisch ist, ja. Gut, jetzt, bevor ich jetzt wieder in politische Ressentiments abdrifte, ja, gehe ich mal zu Wirecard. Also zunächst, also dieser skurrile Vorgang wird bei TikTok wird noch etwas länger anhalten, denke ich mal. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. TikTok selbst interessiert mich nicht mehr die Bohne, muss ich sagen. Ein paar Verrückte, die da rumhupsen, ja, zu Musik, die ich noch nicht mal anhören könnte, wenn ich besoffen wäre. interessieren mich eigentlich relativ wenig. Es gibt nur wenig, was tatsächlich mich da gereizt hatte. Und ich habe leider festgestellt, dass die chinesische Version genauso behämmert ist wie die internationale Version. Und vielleicht liegt mir das Ganze einfach nicht so. Ja, genau. Wirecard hat jedenfalls noch Konsequenzen für Boon. Boon gibt nämlich jetzt auf und stellt die Geschäfte ein. Leute, die noch Guthaben haben bei der virtuellen Kreditkarte Boon, die übrigens auch mit Google Pay verknüpft werden konnte, die sollten das Guthaben ausgeben und zwar bis zum 1. September. Nee, halt, Moment. Ab 3. Oktober, so wird der Service abgeschaltet, am 3. Oktober. Und bis dorthin solltet ihr alles ausgegeben haben. Ansonsten, wer eben das sein Boon-Konto nicht geräumt hat, ja, bei dem wird ab 4.10. dann eben eine monatliche Gebühr von 2,50 Euro auf das vorhandenen Guthaben abgerechnet werden, bis dieses vollständig aufgebraucht ist. Also das heißt, euer Guthaben würde dann monatlich geringer werden, bis dann letztendlich alles aufgebraucht ist. Hintergrund ist, wie gesagt, dass Wirecard ja da irgendwie total Probleme bekommen hat und zwischenzeitlich wurde die Zahlung sogar verweigert bei Boon, beziehungsweise die Geschäfte wurden Wirecard auch verweigert und deswegen gab es da eben massive Probleme und Boon zieht jetzt eben die Konsequenzen und schaltet jetzt diesen Dienst dann eben Anfang Oktober ab. Tja, so schnell kann das gehen. Ja? Wirecard mal kein amerikanisches Unternehmen, nein, ein deutsches Unternehmen und so sieht man eben auch, dass man auch in Europa nicht vor komischen Machenschaften gewappnet ist. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, der Hintergrund ist für mich so verworren, dass ich das immer noch nicht so ganz verstanden habe. Ja, sollen wohl Gelder verschwunden sein oder falsch deklariert worden sein? Da fängt schon an. Ja. Aber auf jeden Fall scheint... anders kann ich es ausdrücken, weil ich da nicht mehr durchblicke, Wirecard massive Probleme bekommen zu haben und eben deswegen das ganze Tuhuwabu. Xiaomi stellt wahrscheinlich am 11. August das Xiaomi Mi 10 Pro Plus vor und wird dann eben hier ist ein neues Top-Gerät präsentieren. Da darf man einiges erwarten. Ich habe ja schon so viel darüber gesagt. Die technischen Daten sind eigentlich so gut wie alle draußen. Es gibt Versionen 12 GB bis 512 GB RAM. Ja, und unglaublich Top-Leistungsdaten, ja, 120 Hertz AMOLED-Screen, vermutlich ein 865er Snapdragon oder 850 Plus. Und sieht wohl so aus, als ob das eines der Top-Geräte werden wird, bei Erscheinen auf jeden Fall. Preis kann man jetzt noch nichts Genaues sagen und das wird man eben bei der Vorstellung am 11. August hören. Mal gespannt. Xiaomi hat ja in letzter Zeit die Preise ein bisschen angezogen. Mal gucken, wie das jetzt hier sich auswirkt. So, Leute, jetzt komme ich schon zur App der Woche. Ja, weil ich habe einfach zu wenige Themen momentan. Ja, und die Gründe liegen auf der Hand. Es gibt nichts mehr Interessantes im Moment. Ja. Alles scheint hier in Warteposition zu sein. Ich weiß nur nicht, was die warten. Keine Ahnung. Aber gut, okay, was soll's. Wie auch immer, bei der App der Woche bin ich fündig geworden bei, sagen wir mal, zufällig. Ich habe ja mal wieder gesehen, Google hat ja so einen Indie-Gaming-Preis, ja, möchte ich mal sagen. Und da wurden jetzt die besten Indie-Gaming-Apps gekürt. Und normalerweise renne ich schon schnell weg, wenn ich Indie höre, außer es hätte was mit Indiana Jones zu tun, aber ansonsten diese Indie-Developers, ja, Indie-Studios, Indie-Games sind für mich meistens nur eine Übersetzung für naja, billig gemachte Spiele. Sorry, aber so sehe ich das, denn heutzutage ein Spiel ohne riesiges Entwicklungsstudio hinten dran zu machen, die meinen Anforderungen, meinen technischen Anforderungen entspricht, für ein Top-Game, das ist schon extrem selten. Ja. Da braucht man schon ein Top-Studio hinten dran. Das fängt schon bei den Grafiken an. Das fängt, das geht weiter über die Vertonung. Ja. Sprachausgabe gehört da einfach dazu. Und zwar nicht mit Sprechern, die sich anhören, als ob man den 5 Euro gegeben hat von der Straße. Da sprechen wir ins Mikro. Sondern das müssen professionelle Top Leute sein, die sowas synchronisieren, dann kommt auch hier wirklich ein Feeling rüber. Ich stelle euch mal vor, ich habe es gerade letztens, ich spiele ja gerade wieder Uncharted komplett durch und dann der Wiedererkennungswert von der Stimme von Nathan Drake beispielsweise, von Alina, ja, das sind fantastische Synchronsprecher gewesen, oder sind fantastische Synchronsprecher, die haben das die haben dem Spiel Leben eingehaucht. Ich habe letztens probiert, das in Deutsch zu spielen, wenn ich das gern gemacht hätte, aber die Übersetzung war, ich habe noch nicht mal das erste Chapter durchgespielt mit der deutschen Sprache, weil es einfach, das war nicht anzuhören. Das war so grausam. Das hat sich angehört. So künstlich, ja, irgendwie so. Na, hallo, Elena, wie geht's dir? Ja, hallo, ne? Also, das geht einfach nicht so. Das kann man so nicht machen. Also, und das ist ein Riesenstudio. Das ist Naughty Dog. Ja, gut, das war das erste Game, ja, von der Uncharted-Reihe, wo mir das jetzt besonders negativ aufgefallen ist. Aber trotzdem. Und das war ein Riesenstudio. Mit riesen, Firmen dahinter wie Sony beispielsweise, die das ganze Jahr ja, gepusht haben sozusagen, da wird es einem Angst und Bange. Und seht ihr, das ist genau das Problem. Also es gibt gute Games, ja, und es gibt Top-Games. Und extrem selten mal, dass ein Indie-Studio ein Top-Game rausbringt, ganz einfach. Das ist schon fast schade, es tut mir wirklich leid für die, aber die haben einfach normalerweise nicht die technischen Möglichkeiten. Normalerweise kommt dann immer nur sowas, ja, wie eine einzigartige Spielmechanik oder eine einzigartige Spielidee. Ja, das ist alles toll, aber meistens heißt es dann mega kompliziert, schlechte Grafik und noch schlechterer Sound. So, habe ich jetzt genug auf Indie-Games rumgehackt? Sorry, ja. So sehe ich das nun mal. Ich weiß, das ist ein bisschen hart und ja, aber wisst ihr, so ist es nun mal. Und ich habe dann aber, ich meine, ich habe bei diesen Indie-Games, bei den gekürten auch, ja, geguckt, was drin ist. Normalerweise ein sicheres Zeichen dafür, dass da irgendwas schief läuft, ist, wenn selbst die Spiele aus Japan technisch oder so sind, dass ich hingehe und mir mal im Kopf kratzen und sagt, das ist doch nicht den Ernst. Das ist doch nicht der Ernst. Ja? Ja? Und das passiert normalerweise so nicht, aber naja. Jedenfalls bin ich dann zu einem gekommen, ja, das hier ja, noch etwas interessanter war, und da habe ich mich echt gewundert, dass ich hier in diesen Indie-Games das hier so finde, und zwar ist es ein Game aus Korea. Ja, Korea. Und das nennt sich Bistro Heroes. Da stimmt's eigentlich soweit. Die Grafik ist gut gemacht. Das Spiel ist gut gemacht. Die Idee ist interessant, zumindest mal einzigartig, aber auch gut umgesetzt, ja. Beim Ton okay, zumindest mal nicht schlecht, ja. Natürlich hat mich sofort wieder die schöne Grafik angesprochen, ganz klar, mit den Anime-Charts. Das hat es wahrscheinlich dann auch gleich, hier hat gleich meine Aufmerksamkeit erregt, ja. Was ist das nun aber? Was macht das jetzt tatsächlich so besonders? Neben den erstaunlich gute Grafik und so, ja, für ein Indie-Game. Ja, also stellt euch mal vor, ihr habt ein Restaurant. In RPG-Style. Also in so einer typischen RPG-Welt. Ne? Wenn es hier mal so ein Fleischgericht gibt, ja, da gibt es ein kleines Problem. Ja, Zutaten. Ja. Und das heißt, man muss nicht nur ein Bistro leiten, sondern man muss auch dafür sorgen, dass die Zutaten geben. Und was macht man da, um gute Zutaten zu bekommen? Ja, genau, man geht auf die Jagd in epischen Dungeons und überall hin und holt sich die Monster, ja, sprich die Fleischquellen, ja, um dann eben hier euer Bistro am Laufen zu halten. Und genau das ist hier der Fall. Vielleicht sollte das Schule machen, ja. Ich bin sicher, dann gibt es mehr vegane Restaurants, ja, wenn die Restaurantbesitzer selbst hier ihr Wild erlegen müssen, ja. Und tja, so läuft das Game dann also prinzipiell ab. Dabei muss man aber nicht nur sein Bistro gut führen, sondern man muss auch die Stadt zum Beispiel nebenbei entwickeln, ja, und damit wieder mehr Leute angelockt werden für das Bistro, ja, man muss auch natürlich, wie sich für einen Held gehört, auch ne, Kleider und so weiter vernünftige anziehen, auch die kann man dann eben sammeln und auch einzigartige Kreationen machen. Ja, so dass man eben nicht immer gleich angezogen ist. Das ist eine coole Geschichte. Und da muss man natürlich auch die Gerichte mit diesen speziellen ja, Zusatzinhalten ja, kreieren. Das ist nicht so einfach. Und ja, die muss man dann eben bekommen durch Jagen und durch die Welt gehen. Und nebenbei, ja, rettet man eben auch die Welt. Also eine wunderbare, märchenähnliche Atmosphäre, ja, super schöne Grafik, Anime-Style, ja. Ich dachte zuerst, es kommt aus Japan. Auf den ersten Blick habe ich, ah, cool, ein JRPG. Nein, es ist aber aus Korea. Ich meine, wir haben da ja schon sehr, sehr viele Parallelen. Korea und Japan sind bei den Games oft sehr, sehr ähnlich und das gefällt mir auch natürlich sehr, sehr gut. Es ist allerdings nicht so riesig groß als App jetzt, ja. Und somit könnt ihr auch mit 98 Megabyte spielen, ohne dass ihr jetzt hier weitere Orgien von Datendownloads über euch ergehen lassen müsst mit mehreren Gigabyte oder ähnliches. Auch das ist schön und trotzdem haben die das gut gemacht mit der Grafik. Wunderbar. Was mich noch so ein bisschen stutzig macht, und das verstehe ich momentan noch nicht so ganz, es gibt also dieses Spiel ist nicht hier markiert mit In-App-Purchases. Aber das Spiel ist kostenlos. Da muss ich mal gucken, vielleicht hat sich das jetzt geändert, weil es konnte nur ein Fehler sein, ja. Das wäre natürlich blöd. Ich habe es noch nicht downgeloadet auf meinem anderen Smartphone. Mist, verdammt. Ja, hoffentlich habe ich das nicht hier jetzt verpeilt. Mensch, wo ist denn hier? So, jetzt und bin schon gar nicht mehr gewohnt, den Play Store zu öffnen. Play Store, was ist das? Muss ich auch mal gucken, ob es in der Huawei App Gallery das auch gibt. So. Bistro Heroes. Ja, ihr könnt das jetzt live mitverfolgen hier im Hintergrund. Naja, okay. Gut, sehr schön. Jetzt habe ich ein Problem. Ich finde es hier nicht bei meinem Play Store. Naja, guckt mal bei euch. Vielleicht kommt ihr da besser hin. Ich hoffe, dass das hier... Wenn nicht, müsst ihr euren Store auf Englisch stellen. Dann kriegt ihr es auf jeden Fall auch angezeigt. Und dann könnt ihr das downloaden. Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Also jedenfalls ein Top-Game, meiner Meinung nach. Ja, yep, Top-Game. Und das als Indie-Game, das ist schon wirklich toll. Ich gehe auch mal auf die Seite von Team Tapas. Ja. Und dort findet ihr dann eben auch die Links zum Download. Es gibt, wie gesagt, eine englische Version auf jeden Fall davon. Die wird mir ja auch angezeigt. Und ja, eine schöne Sache. Macht Spaß. Und falls ihr das jetzt noch nicht in eurem Store seht und ihr wollt das nicht auf Englisch stellen oder so, wartet einfach noch ein bisschen. Das wird sicherlich in der nächsten Zeit auch im deutschen Play Store erhältlich sein. Da bin ich mir ganz sicher, denn auch das wird ein erfolgreiches Game werden. Und dann werdet ihr das auf jeden Fall auch finden. So, ich habe im Hintergrund gerade mit ein paar Problemen zu kämpfen, denn ich musste mal einen NAS-Server mal runterfahren. Hier ist Gewitter, ja. Ja, so geht das, ne? Und das sind halt die Schwierigkeiten, ja, wenn man einen NAS-Server hat. Man muss sich auch um das Gewitter kümmern. Naja, so, ich gucke jetzt nochmal schnell hier. Okay. Nee, in der UI App Gallery gibt es das jedenfalls nicht hier drin. Okay, gut. Also, Link findet ihr jedenfalls in den Shownotes zu dem Spiel. Super süß, super genial, kostenlos. Fragezeichen, ja. Muss ich mir dann mit einem Fragezeichen versehen, jedenfalls ohne In-App-Purchases. Coole Sache. Das war's dann auch schon von der von Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit in der Line-Community. Dort könnt ihr alles loswerden. Den Link zur Line-Community findet ihr in den Shownotes. Dort findet ihr dann eben auch die Links und zu den anderen Sachen. Und das sollte angezeigt werden bei euch im Podcast-Player. Irgendwo, ne, muss es da Möglichkeit geben, dass ihr diese Shownotes seht. Gibt's sonst noch irgendwas? Ich würde mal sagen, nein. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.